2. Riebeck 1. Der Mann wartet seit über einer halben Stunde im Flur der Detektei Müller. Er sieht krank und müde aus. Seine Haare sind grau und fettig. Sein teurer Anzug müsste dringend in die Reinigung. Er sitzt auf einem Stuhl und blickt auf seine eleganten Schuhe, die unruhig auf den Boden tippen. Wenn die Eingangstür aufgeht, sind die Füße einen Moment lang still und der Mann blickt hoch, um zu sehen, wer da kommt. Dann machen die Füße weiter mit ihrem Spiel und der Mann sieht ihnen wieder zu. Tipp, tipp, tipp, tipp. Eine weitere Viertelstunde vergeht, bis er plötzlich aufsteht. »Na endlich!« ruft er. »Herr Riebeck?« Carsten Zara ist überrascht. »Hier? Am Montagmorgen um 8:30 haben wir nicht vereinbart, dass ich mich bei Ihnen melde?« »Es gibt also noch nichts Neues?« fragt Herr Riebeck. »Herr Riebeck!« »Sie wissen immer noch nicht, wo sie ist.« Riebecks Stimme ist jetzt leise und kraftlos. »Wie denn, Herr Riebeck? Ich habe von Ihnen fast keine Informationen bekommen.« »Doch. Ich habe Ihnen eine Person genannt, zu der Elena Kontakt hatte. Diese Kirsten. Ich habe Ihnen auch die Telefonnummer gegeben.« »Das stimmt. Ich konnte den Nachnamen und die Adresse der Frau ermitteln. Sie heißt Kirsten Leineweber.« »Ja und?« »Ich war dort. Ich habe ihr gesagt, dass ich in ihrem Auftrag nach Elena Diekhoff suche, dass Elena für sie wie eine Tochter ist, dass sie Streit hatten, dass Elena weggegangen ist, dass sie schwer herzkrank sind, dass sie keine Verwandten oder Freunde haben, dass sie nicht wissen, wer mal ihr Haus und ihr Geld bekommen soll, dass Elena doch bitte zu ihnen zurückkommen soll und so weiter und so weiter.« »Und was sagt sie?« »Sie hatte seit Monaten keinen Kontakt mehr zu Elena.« »Aber das stimmt nicht. Anfang letzter Woche haben sie noch miteinander telefoniert, das weiß ich genau.« »Frau Leineweber hat aber keine Idee, wo Elena sein könnte.« »Dann sind wir also keinen Schritt weiter.« »Ich schon, Herr Riebeck. Aber das besprechen wir nicht hier im Flur. Kommen Sie bitte in mein Büro.«